Was ist denn das? Podcasting. Was für ein Ding? Na, das Podcast-Ding. Du weißt schon. Hallo, sind Sie der Klempner? Ja, hallo, genau. Ich bin der Klempner. Ich soll hier nach der Toilette sehen. Da ist irgendwo was kaputt gegangen. Dringend, bitte. Dringend. Wir können also schon seit zwei Tagen nicht mehr aufs Klo, seitdem der Doktor da war. Schauen Sie mal bitte nach. Ja, wo geht's denn da lang? Immer der Nase nach. Ach ja, ja, ja. Okay, ich riech schon. Gut, danke. Genau, genau da, jawohl, gut. Brauchen Sie irgendwas? Wollen Sie einen Kaffee? Ich will einen Kaffee, ich. Ich auch. Vielleicht ein paar alte Lappen, wenn Sie die da haben. Ja, ich schau mal. Der eine Bewohner, der ist ausgezogen, der hat irgendwas da gelassen, das können wir nehmen. Wenn er es nicht abholt, ist er selber schuld. So, da ein Kaffee, bitteschön. Danke. Da, ihr habt euch ja einen verdient. Ich weiß nicht warum, aber stellen euch mal nach. Besten Dank. Wie fandet ihr denn die letzten Kommentare zum Podcast? War doch toll, oder? An und für sich schon. Leider ein wenig dürftig. Ja, gut. Also ich hätte gehofft, da kommt mehr Fragen und so weiter. Also das ist doch das Podcast-Thema, die Aufnahme. Gar nichts kam. Ja gut, nur ich denke mal. Wenig, einfach nur so direkt. Ich denke mal, viele sind auch schüchtern und so und viele wissen auch gar nicht noch so zurecht, was ein Podcast ist und so und naja. Wir lernen uns gerade auch erst kennen, trauen sich vielleicht noch nicht mit uns zu sprechen. Vielleicht klingen wir einfach nur zu aggressiv. Bestimmt. So, ja. Darf ich mal stören? Sicher, ja, sicher. Ich wollte gerade fragen, wer ist denn der Herr, der da gerade an der Tür stand? Ja, ich bin der Klempner. Ah, alles klar. Wird endlich ich habe nach der Toilette gesehen. Ja, sehr ja. Gut, sehr gut. Endlich kann man wieder auf die Toilette bald. Halleluja. Ja, noch ein paar Schrauben anziehen, dann ist das wieder in Ordnung. Ah, ja, ich habe gehört, dass ihr über Podcasts redet. Ja. Macht ihr selber Podcast? Ja, doch. Ja. Gelegentlich. Wir versuchen es. Ja, ich mache das auch. Ich bin... Ah ja? Oft alleine, dass ich einen Podcast mache. Jetzt möchte ich aber mit mehreren Leuten einen machen und ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das planen soll. Dann bist du hier richtig. Eine Ahnung? Ja. Ja, wir sind so eine Art Podcaster-Selbsthilfegruppe und welchen Podcast machst du denn? Themen durch. Das ist der Bobson Bob Podcast. Ah, habe ich auch schon gehört. Ja, ach, daher kommt mir deine Stimme so bekannt vor. Mensch, sag's halt gleich. Schön. So stabil hast du mich wahrscheinlich gar nicht erwartet. Ja gut, ich meine. Gut, da steckt man nicht drin. Ne? Ich kenne halt bloß das Podcast-Bild, ne? Dein Logo. Und so schaust du ja mal nicht aus. Ja, okay. Das ist ja toll. Mensch, da trifft sich bei uns am Klo, da trifft sich die Prominenz. Komm, geh zu, wasch dahin, tück dir mal übrigens ins Wohnzimmer, da können wir ein wenig plaudern. Okay, ich wasche mir noch gerade die Finger. Ja, so. Jetzt sitzen wir da, alle schön beieinander. Magst du noch einen Kaffee oder passt noch? Ja, gerne. Dann schenken wir nochmal ein. Wie geht's dir so beim Podcasten? Läuft das? Du bist ja ein Profi. Alles kein Problem, oder? Ja, eigentlich ist das für mich kein Problem, wenn ich alleine podcaste. Nur wenn ich mit vielen oder mit mehreren Leuten podcasten möchte, da weiß ich noch nicht so richtig, wie ich das anfangen soll. Und ja, da brauche ich also Hilfe, da weiß ich nicht. Ja, was ist denn das Problem dabei? Die Aufnahme oder? Ja, ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das realisieren soll. Wir haben nicht die Möglichkeit, dass wir uns alle treffen, weil wir aus verschiedenen Teilen des Landes kommen und ja, die Organisation. Also brauchst du viel ja. Vorbereitung. Vorbereitung ja. Und Planung, ja. Ich weiß nicht, was ich brauche an Software. Ich kann im Moment nicht mal sagen, ich habe das mal über Skype versucht, aber das war so eine Sache, das ging nur bedingt. Da hatte ich so das Problem, wenn ich dann mit mehreren, mit 5, 6 Leuten war, das hatte nicht funktioniert. Gut, und die Themensammlung oder so, wie machst du das? Wie bereitest du deine Sendungen vor? Ja, das mache ich eigentlich gar nicht. Das ist vielleicht auch ein Problem noch. Ich selber für mich kann eigentlich frei reden. Das ist kein Problem. Aber wenn ich jetzt mit mehreren bin, da wüsste ich nicht, wie ich sowas organisieren sollte, dass man hinterher nicht immer das Gleiche erzählt oder sich wiederholt und das, ja, diese Sachen halt. Also ich denke, es ist schon wichtig, dass man eine Art Skript hat gemeinsam, also gemeinsam Themenlisten aufstellt, bisschen strukturiert. Also du suchst ja wahrscheinlich irgendwelche Links im Internet, Wikipedia etc. Und ja, du brauchst das ja auch nachher für die Shownotes. Also ich würde dir vorschlagen, du machst Google Docs, benutzt Google Docs und legst dann ein Dokument an für dich und für alle Leute, die mitmachen sollen. Und da kann jeder seinen Teil dazu beitragen, dazu schreiben, verändern. Und es können alle gleichzeitig aufmachen und ablesen und sich am Skript entlanghangeln, wenn ihr die Aufnahme macht. Das wäre jedenfalls meine Idee. Sonst, ich weiß gar nicht, was es da noch gibt. Ja, gut. Kommt immer drauf an. Also ich kenne das aus früheren Projekten. Da haben wir mit Arbeitsforen gearbeitet. Also da gab es halt in den Foren dann diverse Unterforen zu speziellen Bereichen. Und in diesen speziellen Bereichen wurden dann wiederum Beiträge, also Themen angelegt, wo sich dann immer pro Thema oder pro Folge, sage ich mal, wurde sich da in diesem Thema unterhalten. Und solche Geschichten. Also eine richtige Forenstruktur und richtig, nur zum Arbeiten. Okay, das ist ja dann ähnlich schon wie ein Wiki anlegen dafür. Ja, obwohl ich gegenüber Wiki bin ich jetzt nicht so der Freund, das gibt sicherlich auch, aber im Forum, da hast du halt noch eine klarere Struktur, also meine persönliche Meinung, so kenn's halt nur so aktuell, dass du halt dir deine Struktur so zusammenschriebelst, wie du das haben willst, was dann auch wieder Berechtigungen angeht und so, und hast dann what you see, what you get editor, musst du nicht mit irgendwelchen Syntaxen da rummachen, also ja. Gibt's bestimmt auch Plugins beim Wiki jetzt mittlerweile, wo das mit ganz einfachen Handgriffen machen, aber ich kenn's halt aus dem Forum und bin damit eigentlich immer sehr gut gefahren. Ja, ein Wiki braucht schon mehr Einarbeitungszeit auch von den Leuten, die teilnehmen wollen. Da ist mit, ich mach das auf und schreib rein, ist es nicht getan. Ja, und ich weiß jetzt auch gar nicht, ob es beim Wiki dann noch irgendwelche, so wie im Forum, so eine Art Moderatoren gibt, die wo dann das Ganze auch überwachen können und Artikel verschieben praktisch oder ganze Beiträge verschieben oder wenn es dann mit der Bus irgendwie so ein Mist ist, dann gleich rausschmeißen und so. Das kannst du schon machen. Also ich habe zu wenig Erfahrung mit Wikis, aber ich habe bei der Podunion diese Linksammlung angeschaut und dort hat es einen Link zum Lautsprecher. Dort haben sich die Wikigeeks mal mit Tim unterhalten über Sendungsvorbereitung. Die machen sehr ausführliche, also das kam so in dem Podcast drüber, sehr ausführliche Shownotizen und Vorbereitung in einem Wiki. Ich fand das relativ interessant, aber auch sehr aufwendig, denke ich mir, das so zu tun. Es bietet sich auf jeden Fall an, wenn du im Nachhinein dieses Wiki dann auch deinen Hörern zugänglich machen willst, um das als dauerhaftes Nachschlagewerk auch offen zu haben. Ja gut, so wie das schlaue Buch, ne? Sag ich mal. Ganz genau. Was gibt's denn noch? Aber, Google Docs, Wiki, Foren? Ich habe gute Erfahrungen mit Evernote gemacht. Aus dem Grund heraus, es ist doch so, dass ich irgendwo untertags die News oder Twitter oder sonst irgendwas lese und plötzlich lese ich irgendwas und finde, oh, das würde genau noch gut passen. Und diese Dinge zu sammeln, das geht bei mir am besten mit Evernote, weil mein Newsreader hat Möglichkeiten, dass ich es einfach in Evernote kopieren kann. Du meinst Evernote? Habe ich alle meine von Evernote.com, dieses genau. Ding? Okay. Und dann habe ich meine ganze Liste. Dann kann ich abends oder eben, wenn ich Zeit habe, hingehen und das durchsortieren und nochmal anschauen. Und ja, so habe ich meine Struktur. Das ist so spontane Sammlung. Ist das denn alles wie so wie einen Zettel quasi, wo alle raufschreiben können. Das kannst du so einrichten, also share, also teilen. Weil die Leute, mit denen ich das zusammen machen wollte, da hätte jeder so sein Thema und jeder hat seine Ideen und möchte die irgendwo niederschreiben. Dass man weiß, oder dass man dann weiß, wo man anfängt und wo man aufhört und dass es nicht so ein heilloses Durcheinander ist. Also das geht schon gut mit Google Docs oder wie hießen sie denn all diese Pads, die es mal gab oder immer noch gibt, ich weiß gar nicht. Also wir haben früher bei uns im Podcast ganz am Anfang auch mit Etherpad gearbeitet. Genau das meine ich. Aber ich würde noch mal kurz was zu Evernote sagen. Also ich sammle zum Beispiel über die Woche so meine Notizen, meine Shownotes, auch mit Evernote. Allerdings kann man ja in Evernote mehrere Notizbücher anlegen. Und da gibt es zum Beispiel ein Notizbuch, das heißt Ratinger, also für meinen Podcast. Und dann habe ich mir man kann ja praktisch auch Notizen per E-Mail an sein Notizbuch schicken. Das heißt, man hat halt, wenn man bei Evernote ist, bekommt man da eine E-Mail-Adresse. Und dann kann ich praktisch bei mir auf Arbeit, wenn ich jetzt irgendwie in meiner Pause, wenn ich da durchs Internet surf, einen coolen Artikel finde, den wo ich im Podcast erwähnen möchte oder irgendwie ein cooles Tool oder so, dann mache ich eigentlich nichts anderes, wie dass ich sage, neue E-Mail, wähle dann als Empfänger mein Evernote-Konto aus und kann dann ganz normal den Betreff reinschreiben, tolles Programm von mir aus. Und wenn ich dann dahinter ein Ad-Zeichen mache und dann den Namen des Notizbuch, dann schreibt er das automatisch rein. Und somit habe ich aktuell vier Notizbücher, die wohl halt unterschiedlich heißen, wie To-Dos, Ratinger, PodWG etc. Und dann ist es gleich immer aufgeräumt und muss nicht groß sortieren oder so. Ich finde einfach das Problem sowohl bei Evernote wie bei Google Docs, im Endeffekt muss ich ja das Ganze für die Shownotes ja irgendwie in das WordPress rüberbekommen. Und ich finde das immer extrem aufwendig. Was ich auch schon gemacht habe, ist einfach, dass wenn Leute ein bisschen HTML-Kenntnisse haben oder sich einigermaßen WordPress auskennen, dass wir die Shownotes direkt Draft-Artikel gemacht haben, der nachher eigentlich direkt die Shownotizen war. Dann müssen die Leute schon aber auch einen Zugang in das WordPress bekommen, oder? Ja, das muss klar, man auch entsprechend kann man das entsprechend einrichten, dass dann nur die Leute nur dieses eine Ding sehen und nicht den ganzen Kram auch? Okay. Geht es standardmäßig so oder muss man das mit Plugins und ich lang mal kurz in den Code reinmachen? Was jetzt? Diese Berechtigungen einzuschränken. Ja, also Berechtigungen kommt darauf an, wie detailliert dass du das machst. Also wenn du den Leuten, die da drauf schreiben, explizit nur die Berechtigung zu diesem Artikel oder zu den Podcast-Artikeln geben willst, dann brauchst du ein Plugin. Wir haben das so gemacht, die haben vollen Zugriff. Also ich kenne ja meine Leute, sind ja immer die gleichen, wissen, was sie dürfen und was nicht. Okay. Im wechselnden Gästen wird es dann schon schwierig. Für das ist es nicht so. Das ist mehr für ein festes Team, würde ich sagen. Für wechselnde Gäste das Aufwendige. Das war halt das Schöne, oder zumindest kenne ich es halt so von der Vorarbeit, dass ich wirklich speziell sagen kann, ich baue ja eine Gruppe und da schmeiße ich halt den jeweiligen Menschen dann rein und er darf dann von mir aus seine eigenen Anhänge nicht mehr löschen. Dass, wenn er einmal was geschrieben hat, dann bleibt es so. Solche Geschichten halt. Das wäre aber nichts für mich, weil dann hätte ich das Problem, weil am Morgen bin ich ganz anderer Meinung, wie ich am Abend bin und das ist dann ein Problem. Nein, dann postest du es halt unten drunter als neuen Post oder so. Aber ich meine, so kann man halt diverse Sachen einfach einschränken und ich denke, bei manchen Projekten ist es auch gut so. Also, wo ich auch gute Erfahrungen gemacht habe, ich habe mal ein paar Aufnahmen gemacht für einen Interview-Podcast. Und beim Interview-Podcast habe ich mir ja die Fragen so überlegt, was ich den anderen nachher fragen will. Mein Problem war immer, wenn ich so Google Docs und so weiter, also so von oben nach unten ging, dass natürlich die Antworten irgendwie, also dass das Interview dann irgendwo nicht in Fluss kam, der zu ganz anderen Themen dann wieder, also sind während dem Gespräch immer so abgeschweift. Und dann habe ich es ein paar Mal mit Mindmap versucht. Es gibt ja auch so öffentliche Mindmaps-Dinge, so Mindmeister und Freemind und so weiter und so fort. Und das fand ich sehr praktisch. Aus dem Grund heraus, dann kannst du die einzelnen Themen so sortieren und der, der interviewt hat, hat auch Zugriff und hat da auch mitsortiert. Und nur Stichworte, also keine ganzen Fragen und so weiter. Und wenn wir dann die Aufnahme gemacht haben, war das auch kein Problem, wenn wenn wir in der Diskussion gewisse Sachen ausgelassen haben und in andere Bereiche gekommen sind und so weiter, weil wir hatten ja immer die Übersicht und konnten am, am Ende des Interviews trotzdem sicher sein, dass wir alles irgendwie behandelt hatten. Und für Leute, die ein bisschen geübt sind mit der Idee von Mindmap und wissen, wie man Mindmappt, war das sehr, sehr praktisch. Allerdings waren auch Leute dabei, die da nicht so auskannten und die fanden das unheimlich chaotisch. Gut, klar. Das kann ich mir vorstellen. Vor allem gerade bei Mindmap gibt es ja, wie gesagt, verschiedene Tools. Ich kann alleine schon 3 Stück aufzählen vom, vom Freemind, wie du sagst, vom Xmind, dann von diesen kommerziellen, dieses Mindmaster, glaube ich, heißt es. Nein, das ist nicht das kommerzielle. Mindchat, also von, die Firma heißt Mindchat. Ja, genau. Heißt das Ding. Der Mindmanager heißt es, oder? Ja, das ist möglich, ja. Teure Tool da. Was ich sowieso nicht verstehe, dass man das so teuer verkaufen kann. Also, egal. Ja, nicht. Ich kenne das alles. Ich kenne das alles nicht. Kosten diese Programme denn Geld, oder? Also nur der Mindchat oder der, der, wie hast du jetzt gesagt, heißt Mindmanager. Mindmanager kostet was, die anderen sind frei. Und ich finde, wenn du dich... Hat denn die, der kostenlose Evernote-Account, über den kann man auch sharen? Also so mit anderen Leuten zusammen an irgendwas arbeiten? Weil kostenlose Evernote ist ja doch etwas eingeschränkter in seinen Möglichkeiten. Also das weiß ich nicht, ich habe halt so ein Premium-Ding. Eben auch, darum weiß ich nicht, wie der andere ist. Da müsste man dann also schauen. Das wäre eine gute Frage. Aber Google, ich denke, Docs ist auf jeden Fall kostenlos, Wiki-Software gibt es auch kostenlos. Weiß gar nicht, gibt es Bezahl-Wiki-Software, die irgendwie toller, besser, schöner, höher, weiter? Ja, für Firmen und so weiter. Aber so, so. Ich glaube, das brauchst du. Da gibt es eine Firma, die heißt, glaube ich, Atlassian oder so, die bietet da was an. Gut. Bitte? Aber ich denke, das ist für Shownotes sammeln wahrscheinlich ein totaler Overkill. Ja, das stimmt allerdings. Das brauchst du nicht für das. Aber du würdest ja natürlich auch dort gehen, grundsätzlich. Also innerhalb von einer Firma, wenn du einen Firma-Podcast machst, ist das brauchbar. Ja, dann habe ich jetzt ja doch schon einiges gehört. Die werde ich mal nach und nach ausprobieren und mir das mal ansehen. Also ich bin ein großer Freund von, also so wenig ich sonst diesen ganzen Google-Kram auch mag, aber Google Docs finde ich toll, gerade für sowas. Braucht man dafür denn zwingend einen Google-Account? Ich glaube ja, ne? Ich denke schon. Ja, okay. Und eine Software brauche ich dafür nicht installieren, das geht, nee, über den, das geht so über den Browser, ne? Genau. Hm. Und ich weiß nicht, wie es bei Windows ist, aber für auf meinem Mac habe ich das Google Drive auch zwischen den ganzen anderen Ordnern auf meiner Platte liegen und synkt sich dann alles einmal quer das durchs Netz. Ist hier unter Windows genauso. Okay. Dann kannst du deine Sachen schreiben, wirfst sie in deinen Google Docs Ordner, verteilst das dann so an deine Leute. Ja, weil das wäre mir ja eigentlich auch noch wichtig, dass ich nicht irgendwie ein Programm installieren muss oder so. Ja gut, in den Zeiten von Cloud Computing, tja, sollte man das dann schon erwarten, ja. Was auch immer ganz cool ist, was ich oft immer vergesse, wo ich mir aber Notizen mache, dass ich immer sage, dass man auf die Feedbacks immer eingeht, einmal von der letzten Folge davor. Finde ich auch immer ganz wichtig, dass man sich da mal welche rausschreibt, die mir persönlich gut gefallen haben auch. Auch man kann ruhig jedes Feedback irgendwie erwähnen. Wenn so man bettelt als Podcaster immer so um Feedback und dann... Ich finde das sehr störend. Also wenn ich Feedbacks, also eben irgendwas Feedback gebe, dann kommt innerhalb von WordPress, also wo ich eben meinen Kommentar eingegeben habe, sagt der Podcaster gar nichts dazu. Genau. Und nachher im Podcast auch nichts, da komme ich ziemlich bescheuert vor und dann lasse ich es auch sehr schnell. Aber spätestens in der nächsten Folge findet er, gib mir Feedback. Also ich finde, dass man das pflegt. Ja. Kann ja auch sagen, halt die Klappe, ist ja auch eine Möglichkeit. Nee, aber das vernachlässigen tatsächlich viele Podcaster, finde ich, dass sie bitten immer um Feedback und dann bekommen sie Feedback und dann, weiß ich nicht, werden nur die ganz, ganz tollen, großen, die möglichst langen oder die Audiokommentare oder was auch immer oder Geschenke, keine Ahnung, sowas wird dann irgendwie erwähnt und der Rest fällt hinten runter. Und das ist dann auch ein bisschen schade. Gerade wenn man die Feedbacks zu den Blog-Einträgen nicht pflegt, sollte man sich nicht wundern, wenn man dann irgendwann auch kein Feedback mehr bekommt. Was ich schon öfters vergessen habe, ist eben nicht nur auf dem Blog nachzusehen, sondern eben zum Beispiel auch bei iTunes oder bei den anderen Search-Suchdiensten für Podcasts. Dort gab es Kommentare und ich habe sie eben erst 3 Monate später gesehen. Abonnieren. Kommentarfeeds abonnieren. iTunes gar nicht so einfach. Stimmt, aber das iTunes war schwierig. Ja. Hier jetzt auch eine Checkliste, jedes Mal vorher alle durchgehen und sehen, ob da irgendwas reingekommen ist. Ja. Das nächste ist ja auch, gerade weil du sagst, Kommentare bei iTunes. Man kann doch nur, glaube ich, Kommentare schreiben, wenn man iTunes installiert hat, richtig? Man braucht auf jeden Fall eine ID, oder? Man kann nicht kommentieren, ohne sich einzuloggen auf seinen Account. Geht das auch übers Web oder geht es nur über iTunes direkt? Das weiß ich gar nicht. Weil jetzt nur iTunes zu installieren, damit man Kommentare, also das ist ja auch blöd. Ich befürchte aber, dass man das übers Web nicht kann. Aber jetzt gibt es ja dann sowieso die neue Search Engine, pod.be, und dort kann man Kommentare direkt übers Web eingeben. Genau. Ja, bald der Podcast Dinosaurier iTunes, der stirbt ja eh. Der stickt an toten Podcasts, die gar nicht mehr gepflegt werden. So wird das kommen. Die Bombe platzt. So. Ja, Was gehört denn noch zur Vorbereitung? Ja, vor allem, dass man sich vielleicht mal vorher abspricht. Also nicht, dass einer irgendwas vom Blauen erzählt und der andere würde doch lieber was vom Grünen erzählen. Also, dass man auch mal sagt, okay, wir gehen irgendwie strukturiert vor und nicht irgendwie, ja, so wie es mir immer machen, von jetzt auf gleich, erstreben wir, dass alles schön ist und 30 Sekunden später erzählen wir, dass alles schlecht ist und so und die Geschichten halt. Das mal. Ja, was mir öfters passiert in Themen, dass der eine irgendwie findet, oh, das Thema ist ganz wichtig und will das möglichst detailliert besprechen und der andere findet, ja, ist gut, wenn wir es angeschnitten haben, aber zum nächsten Thema, dass wir uns da nicht einig sind, das gibt dann immer so eine komische Diskussion und Chat-Situation im Background während der Aufnahme und das ist auch besser, wenn man das am Anfang kurz anspricht, wie weit gehen wir, was ist wichtig und was wird nur erwähnt. Das stimmt, kommt allerdings auch wieder auf den Podcast direkt darauf an, ob es jetzt ein Tech-Podcast ist oder ob es der Eisenbahnfreunde-X-Podcast ist, wo man auf irgendwelche Eisenbahntypen eingeht. Also, ne? Obwohl man da bei der Vorbereitung dann auch aufpassen muss, dass man sich nicht in der Vorbereitung schon in den Themen verrennt, weil dann fehlt einem der Kram nachher in der Aufnahme, weil man ja schon mal drüber gesprochen hat. Und vergisst dann eventuell irgendwas. Wo man sich erstmal prüfen lässt, stimmt es überhaupt, was ich sage? Oder was wir auch schon gemacht haben, ist eben die Vorbesprechung bereits aufgenommen und nachher die Teile, die wir dann vergessen haben, in der Hauptaufnahme, aber in der Vorbesprechung besprochen haben, nachher wieder in die Hauptaufnahme reingeschnitten haben. Auch geschickt. Je. Unser Gast ist schon ganz verschreckt, glaube ich. Ja, ich bin im Moment ein bisschen überfordert, das stimmt. Ist das eigentlich jetzt Arbeitszeit, wenn du noch hier sitzt? Ich krieg's ja bezahlt. Ja, eben, deshalb fragt er. Wir bekommen dann die Rechnung, das wird der teuerste Podcast, den wir je aufgenommen haben. Aber das Klo funktioniert wieder. Ja, das ist die Hauptsache. Wir können endlich aufs Klo. Ja, die Jenny ist auch schon 20 Minuten im Klo. Mal schauen, was die so treibt. Noch mehr der Fachmann hier. Genau. Noch kann er helfen kommen, Jenny. So. ja, vor allem, was mich auch mal so, oder was mich immer, ja, nervt vielleicht nicht, weil wir machen es ja eigentlich auch selber, aber das ist auch so ein Punkt, wo ich ab und zu mal gucke, ob man das vielleicht mal abstellen kann, dass man eben sich schon mal auf die Technik einschießt, also dass man sich mit der Technik vertraut macht, wo man sich da angeschafft hat fürs Podcasten. Und dass man halt auch mal, bevor man die richtige Aufnahme macht, mal kurz einfach guckt, okay, funktioniert alles, spreche mal kurz einen Testtext ein von 30 Sekunden oder was, um einfach zu hören, funktioniert's, höre ich mich gut an, höre ich mich schlecht an, muss ich mich lauter machen, muss ich mal was trinken, wir haben Frosch im Hals und so Geschichten halt. Ja, auch der Klassiker, die Handys. Handys abschalten, beziehungsweise Flugmodus anschalten, ja. Ah, das wird ja wohl überbewertet, aber ja. Nein, was ich noch sagen wollte, wenn man Gäste hat, die das nicht kennen, also die das erste Mal im Podcast irgendwie mitsprechen oder überhaupt so diese Interviewsituation zum ersten Mal haben, dass man die so ein bisschen ans Mikro gewöhnt und denen nicht so das Mikro vor die Nase hält oder womit auch immer man dann aufnimmt, sagt so, wir machen das jetzt. Das ist so eine Prüfungssituation, dann kriegen die keinen geraden Satz mehr raus und es ist furchtbar unangenehm. Und dann wäre es schon ganz gut, wenn sie dann im Vorfeld so ein bisschen diese ganze Aufnahmegeschichte mitbekommen, sich selbst wegen mir auch mal hören, wie das dann klingt, wenn sie da aufgenommen wurden und wie das dann ablaufen soll und so weiter. Um denen so ein bisschen diese Scheu zu nehmen oder auch die Situation so ein bisschen zu entspannen. Ja, es braucht ja bei jedem ein bisschen, bei der Aufnahme ist am Anfang ist man ein bisschen angespannt. Irgendwann vergisst du, dass das ein Mikrofon ist und dass da wirklich aufgenommen wird. Ganz genau. Darum dieses Vorgespräch, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ja, und Bob, was sagst du dazu? Ja, also ich werde mir wahrscheinlich das Google Docs mal genauer ansehen. Und dann werde ich mal planen, mal gucken, was wir auf die Reihe kriegen. Das ist auch blöd, man darf auch nicht zu viel planen, sonst dauert die Sendung nachher 2-3 Stunden. Man muss das schon irgendwie in einem Rahmen halten auch. Und das ist schwierig, wenn man ein Thema hat, was ziemlich breit ist. Ne? Wie macht ihr das denn? Habt ihr da irgendwie eine bestimmte Regelung, wie ihr sowas regelt oder Regelung, wie ihr es regelt? Ja, genau so meine ich das. Also ich habe jetzt bei meinen Folgen eigentlich die Leute ja plappern lassen, tatsächlich. Also plappern klingt jetzt böse. Also ich habe sie reden lassen. Also wenn jemand schon gern und freiwillig viel redet und viel zu erzählen hat, soll man ihm das auch erstmal lassen. Und habe dann am Ende geschnitten, tatsächlich. Und im schlimmsten Fall sogar 2 Sendungen daraus machen, wenn ganz es genau zu lang wird. Mühsam ist es erst dann, wenn die Leute reden, finde ich. Dann wird es echt mühsam. Also wenn die Leute was? Nicht reden. Also ich nehme mir zum nicht Beispiel reden vor, die Sendung soll irgendwie so 30 Minuten, eine Stunde sein und irgendwie nach 10 Minuten sind wir durch. Ja. Also das ist echt mühsam. Also, das ist mir jetzt schon mehrfach passiert, weil die Leute einfach so im Einzelgespräch vorher wussten sie 1000 Sachen zu erzählen, aber sobald das Mikrofon gelaufen ist, eben nervös und dann eben in 10 Minuten waren wir durch und ja, was machen wir jetzt? Also, und dann ist es gut, so wenn du Fragen das irgendwie zusammenzustellen. Ja. Nein, das ist schon, wenn man so einen Tech-Podcast hat oder so, ich glaube, dann ist es schon ganz gut, wenn man auch einen hat, der moderiert, der dann so ein bisschen von Thema zu Thema einfach weiterschubst und die Leute gerne auch mal abwirkt oder wieder auf in die richtige Linie bringt, sodass man sich dann als Schwärmen reinkommst, dass ihr genau dann irgendwo findet. So, next one. Jetzt reicht jetzt mal weiter. Ja. Und in einer Interviewsituation ist es halt, muss man das schon so ein bisschen auf die Situation abstimmen und dann eben zur Not wirklich schneiden. Ja. Ja, also dann kann man ja hinterher immer noch sagen, man macht 2 Teile von, wenn es wirklich zu viel wird. Okay, ja, das ist eine Möglichkeit. Und eine ganz wichtige Sache, wenn es sich technisch einrichten lässt, Backup-Aufnahmen machen. Mit all der Technik. Sonst hast du sich auf eine Aufnahme verlassen. Einfach nie. Genau. Absoluter Grundsatz. Ja, sonst hast du eine schöne Aufnahme gemacht und die krepiert dir beim Übertragen auf den Rechner oder was auch immer. Und dann war's. Oder die Speicherplatte läuft einfach mal voll. Ja. Immer vom Grundsatz ausgehen, alles was schief gehen kann, geht auch schief. Und wenn es bloß der Stromausfall ist. Wo wir ja oft so oft haben. Zumindest hier in der WG. Jo, schön. Der Jörg, hat dir das was gebracht? Ja, auch doch, natürlich. Klar. Ich bin jetzt schlauer in der Hinsicht, wie ich sowas planen kann. Dass es tatsächlich Seiten gibt, wie Google Docs zum Beispiel, die mir anbieten, mit mehreren Leuten gleichzeitig auf ein Dokument zuzugreifen und dann halt, dass jeder da seine Themen einschreiben kann. Und ja, okay, wenn es zu viel wird, das habe ich auch noch raus, dass man einfach sagt, okay, entweder man sollte sich nicht beschneiden, man sollte sehen, dass man dann wirklich frei spricht und am Ende lieber ein bisschen schneidet oder zwei Teile von macht. Ja, das habe ich jetzt mitgenommen davon. Sind wir natürlich gespannt auf deine Erfahrungen. Aber kommst du nicht? Also wir treffen uns so alle zwei Wochen hier. Komm doch wieder vorbei und erzähl uns da. In deiner Freizeit. Ohne ja, Rechnung. Sonst wird's zu teuer. Dann müssen wir bei unseren Hörern zuerst einkassieren, dass wir bezahlen können. Ja, das mache ich auf jeden Fall, klar. Ja, wäre toll. Ich bin für jeden Rat dankbar. Und wir können ja sicher auch aus deinen Erfahrungen profitieren. Also wäre sicher ein spannendes Gespräch. Als Gegenleistung könntest du ja ab und zu bei uns hier mal die Rohre verlegen und mal gucken, ob noch alles passt. Ja, ich kann ja beim nächsten Mal den Spülkasten noch überprüfen. Der simmerte, glaube ich, ein wenig durch. Oh, für ein geschultes Auge bin ich immer dankbar. Na gut, dann hoffe ich, der Kaffee hat geschmeckt. Leider Gottes, was der Zeit ist Geld, ne? In dem Fall ist es ja auch so. Hat mich gefreut. Doch leider Gottes muss ich jetzt dann zum Sport. Ihr werdet noch da bleiben, oder? Aber ich muss jetzt fort. Okay. Ja. Oh, dann, ihr wisst ja, wo es Licht ausgeht, ne? Bis denn. Servus. Okay, tschüss. Ciao. Verletz Bye. Dich nicht. Nie. Geht ja nicht vergessen. Podcast Community.